Friedrich Barbarossa, 1122 bis 1190. 5 Jahre ist es her, dass er, Friedrich Barbarossa, deutscher Kaiser und mächtigster Herr der Christenheit, vor seinem Vetter Heinrich dem Löwen auf die Knie gefallen war. Er flehte um Waffenhilfe gegen das aufrührerische Mailand. Doch der Herzog von Sachsen und Bayern lehnte den Beistand ab. Ohne die Ritter des mächtigen Löwen hatte Friedrich keine Chance gegen den verhassten lombardischen Pöbel. Nun war jedoch die Zeit der Genugtuung gekommen. 5 lange Jahre hatte Barbarossa darauf gewartet. Mit triumphierendem Lächeln hält er Heinrich dem Löwen seinen Schnabelschuh aus rotem Samt entgegen. Vor den versammelten deutschen Fürsten muss der ewige Quertreiber seinem Kaiser die Füße küssen, als Zeichen der absoluten Unterwerfung. Der rebellische Löwe ist damit ein für allemal kaltgestellt. Friedrich, wegen seines rötlich schimmernden Bartes auch Barbarossa genannt, wird etwa 1122 in Waiblingen geboren. Seine Eltern gehören den beiden verfeindeten Hauptadelsgeschlechtern der damaligen Zeit an. Sein Vater Friedrich II., Herzog von Schwaben, ist Hohenstaufer. Seine Mutter Judith entstammt dem Geschlecht der Welfen. Mit 27 Jahren wird Friedrich Barbarossa Nachfolger seines verstorbenen Vaters als Herzog von Schwaben. 5 Jahre später wird er dann in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt. Einmütig bestimmen ihn die deutschen Fürsten zum Nachfolger des verstorbenen Königs Konrad III. Sie hoffen, Friedrich werde aufgrund seiner sowohl staufischen als auch welfischen Herkunft eine Politik des Ausgleichs zwischen diesen verfeindeten Geschlechtern betreiben. Die Krönung nimmt im März des Jahres 1152 der Kölner Erzbischof in der Pfalzkapelle zu Aachen vor. 3 Jahre später, es ist der 18. Juni 1155, krönt Papst Hadrian IV. Barbarossa während seines ersten von insgesamt 6 Italienfeldzügen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch schon bald kommt es zum Bruch zwischen Kaiser und Papst. Friedrich kann den Vertrag von Konstanz, den er 1153 mit Papst Hadrian geschlossen hatte, nicht erfüllen. Demnach hätte er gegen die Normannen in Unteritalien vorgehen müssen. Die Folgen dieses Vertragsbruchs sind weitreichend. Der Papst wechselt die Seiten und schließt mit den Normannen den Vertrag von Benevent. 1157 kommt es während des Reichstags von Besançon zum Eklat. In einem Brief des Papstes wird das Kaisertum als Beneficium bezeichnet. Dieses lateinische Wort kann sowohl mit Lehen als auch mit Wohltat übersetzt werden. Friedrichs Reichskanzler Reinhard von Dassel übersetzt es mit Lehen, wogegen die anwesenden päpstlichen Gesandten keinen Einspruch erheben. Friedrich ist empört und zwingt Papst Hadrian dazu, öffentlich zu bekunden, dass der Begriff in diesem Zusammenhang als Wohltat und nicht als Lehen zu verstehen ist. Widerwillig erfüllt der Papst diese Forderung. Trotzdem bahnt sich ein folgenschwerer staufisch-päpstlicher Konflikt an. Auch innenpolitisch bleibt Friedrich I. gefordert, die schwelenden Streitigkeiten zwischen den mächtigsten Adelsgeschlechtern im Zaum zu halten. 1156 verleiht Friedrich dem Babenberger Heinrich II. Jasomir Gott die Herzogwürde über das von Bayern abgetrennte Herzogtum Österreich. Als Ausgleich gibt Jasomir Gott das Herzogtum Bayern in einem feierlichen Zeremoniell an Heinrich den Löwen und somit an die Welfen zurück. Damit endet fürs Erste ein zähes Ringen um einen Kompromiss hinsichtlich der Interessen Heinrichs des Löwen, der nun endlich Herzog von Sachsen und Bayern ist. Im selben Jahr heiratet Barbarossa in Würzburg die erst 15-jährige Beatrix von Burgund. Seine kinderlose Ehe mit Adelheid von Voburg war 3 Jahre zuvor annulliert worden. Mit Beatrix wird er 10 Kinder haben und wichtige Besitztümer im Königreich Burgund erhalten. Dennoch bleibt der Einfluss des Kaisers in dieser Region eher gering. Sein Engagement in Italien ist dagegen weit intensiver. Insgesamt 6-mal zieht Friedrich nach Italien, um dort seine Macht zu festigen und die unumstrittene Herrschaft über Reichsitalien, insbesondere über die lombardischen Städte, zu sichern. Als sich Mailand Friedrich widersetzt, kommt es zu einem erbitterten Krieg. Friedrich lässt während der Belagerung 5 adeligen Gefangenen die Augen ausstechen und sie von einem 6., dem der Henker Ohren und Nase abgeschnitten hat, in die Stadt führen. Grausamkeit gilt zu jener Zeit als legitimes Mittel, Widerstand zu brechen. Nach 1,5-jähriger Belagerung wird Mailand im Jahre 1162 schließlich zerstört. Die Probleme nehmen zu, als es nach dem Tod Hadrians des IV. 1159 zu einem sogenannten Schisma kommt. Es gibt 2 Päpste. Der eine, Alexander III., ist dem Kaiser feindlich gesonnen und war bereits auf dem Reichstag von Besançon unangenehm aufgefallen. Er stellte dort die provozierende Frage: Von wem hat denn der Kaiser sein Amt inne, wenn nicht vom Papst? Auf der anderen Seite steht der kaiserfreundliche Gegenpapst Viktor IV., auf den noch 2 weitere Gegenpäpste folgen sollen. Friedrich erklärt Viktor zum rechtmäßigen Papst, woraufhin Alexander III. Den Kaiser mit einem Bann belegt. Diese Situation wird in der Folgezeit zu einem Politikum, da auch England und Frankreich mit hineingezogen werden. Friedrich versucht immer wieder, beide Länder für sich oder zumindest für einen Kompromiss zu gewinnen, doch hat er damit nur mäßigen Erfolg. Unter dem Einfluss des Reichskanzlers Reinhard von Dassel werden 1165 die sogenannten Würzburger Eide geleistet. Friedrich und ein Großteil der Fürsten und Bischöfe schwören, niemals Alexander III. Oder einen seiner Nachfolger als Papst anzuerkennen. Der Eid bleibt jedoch ohne große Wirkung. Friedrich versucht in der Folge, die Entscheidung auf militärische Weise herbeizuführen. Zunächst gelingt es ihm, Rom, das inzwischen wieder aufgebaute Mailand und ganz Norditalien zu besetzen. Doch letzten Endes schafft der Kaiser es nicht, in diesem Schisma eine Lösung herbeizuführen. Zwar muss der Papst Alexander III. Zunächst aus Italien fliehen, kann aber wenig später aus seinem Exil nach Rom zurückkehren. Sofort ziehen 1166 abermals deutsche Truppen nach Italien, die bei Tusculum die Römer schlagen und ganz Norditalien und Rom erobern können. Obwohl der kaiserfreundliche Papst Viktor IV. Stirbt, gibt es keine Lösung. Durch seinen Nachfolger besteht das Schisma weiter. 1167 kommt es zu einer schicksalhaften Wende. Eine vor Rom ausbrechende Malaria-Epidemie dezimiert das deutsche Heer und macht alle Hoffnung auf eine Unterwerfung des Normannenreiches in Süditalien zunichte. Gleichzeitig organisiert sich der Widerstand in den norditalienischen Städten neu. Friedrich bleibt nur noch der Rückzug nach Deutschland. Hier stärkt er seine Königsmacht. Er gründet mehrere Städte und baut seine Hausmacht in Mitteldeutschland aus. Inzwischen schließen sich die norditalienischen Städte zum papsttreuen Lombardenbund zusammen. Daraufhin sieht sich Friedrich gezwungen, zum 5. Mal für einen Italienfeldzug zu rüsten. Er weiß, dass das Gelingen davon abhängt, ob ihn sein Vetter Heinrich der Löwe unterstützt. Doch um das Verhältnis zwischen ihm und seinem welfischen Verwandten ist es nicht zum Besten bestellt. Heinrich verweigert dem Kaiser die Beteiligung am 5. Italienzug. Stattdessen versucht er, Friedrich zu erpressen, indem er in Chiavenna die Forderung stellt, Friedrich solle ihm die Stadt Goslar mit ihren ergiebigen Silberminen überlassen. Doch Barbarossa denkt nicht daran. Mit einem viel zu kleinen Heer zieht er daraufhin in den Kampf gegen die norditalienischen Städte. In der Schlacht bei Legnano wird er von den lombardischen Truppen geschlagen. Fußsoldaten stechen mit Lanzen die Pferde seiner Panzerreiter nieder und töten die am Boden krabbelnden Ritter gnadenlos. Er selbst verliert fast das Leben, als ihn ein feindlicher Spieß aus dem Sattel wirft. Erst Tage später trifft er abgekämpft in der kaisertreuen Stadt Pavia ein. Seine Frau hatte bereits Trauerkleider angelegt. Nach dieser Niederlage beendet Friedrich den Konflikt mit der römischen Kurie durch einen Sonderfrieden 1177 zu Venedig. Dies bedeutet die Anerkennung Alexanders III. Als Papst und das Ende der Kämpfe mit den Lombarden und den Normannen. Und auch die Zeit der zwei Päpste ist vorüber. 1183 erkennt Barbarossa mit dem Friedensvertrag von Konstanz die Selbstverwaltung der italienischen Städte an. Im Gegenzug sind diese Städte zu finanziellen Gegenleistungen und zur Anerkennung der kaiserlichen Oberhoheit bereit. Heinrich dem Löwen, von dem er sich verraten fühlt, schwört Barbarossa Rache. Nach dem Friedensschluss in Italien hat er endlich den Rücken frei, um sich seinem ärgsten Widersacher zuwenden zu können. Der Welfenherzog liegt mal wieder im Streit mit seinen Nachbarn und bricht das Recht nach Belieben. Diesmal deckt Friedrich seinen machtbesessenen Vetter nicht, sondern erklagt ihn 1179 an, wegen Majestätsverbrechens. Doch der arrogante Löwe erscheint nicht vor Gericht, auch nicht auf eine zweite und dritte Vorladung hin. »Sollen Sie mich doch bannen, sollen Sie mich doch ächten. Erstmal müssen Sie mich, den mächtigsten Mann im Reich, besiegen«, spottet Heinrich zu seinen Beratern. Doch Barbarossas Heer muss Heinrich den Löwen gar nicht bekriegen. Die Burgen und Städte in Sachsen öffnen freiwillig ihre Tore. Ein Jahr später kommt es zur Verurteilung Heinrichs. Der ehemals mächtigste Reichsfürst verliert seine Lehen und muss für 3 Jahre nach England ins Exil gehen. Friedrich lässt ihm jedoch seine persönlichen Anwesen in Lüneburg und Braunschweig. Niemand soll sagen, dass der deutsche Kaiser kein großzügiger Mensch sei. Als Zeichen seiner Unterwerfung muss der Löwe seinem Kaiser jedoch die Füße küssen. Und das vor der versammelten Fürstenschaft in Erfurt. Doch auch hier zeigt sich Barbarossa gnädig. Er hebt seinen Vetter auf und gibt ihm einen Friedenskuss auf die Wange. Dabei flüstert er ihm allerdings ein Wort ins Ohr. Chiavenna. 1184 kommt es zu neuen Streitigkeiten mit dem Papst. Ein 6. Italienzug ist notwendig. Friedrich nutzt die Gelegenheit und lässt seinen Sohn Heinrich zum König von Italien krönen und vermählt ihn mit Konstanze, der Erbin von Sizilien. Damit dehnt er die staufische Macht bis nach Unteritalien aus. Zur selben Zeit muss er jedoch sehr viele Kompromisse eingehen und vor allem den deutschen Fürsten teils große Zugeständnisse machen. »1189 bricht Friedrich mit seinem Heer von Regensburg aus zum 3. Kreuzzug ins Heilige Land auf. Ihn begleiten Philipp II. Von Frankreich und Richard I. Löwenherz von England. Zuvor hatte er Sultan Saladin von Ägypten in einem Schreiben zum ritterlichen Zweikampf in der ägyptischen Ebene Zoan aufgefordert und als Termin den 1. November 1189 festgelegt. Doch zu diesem Treffen kommt es nicht mehr. Nach 2 erfolgreichen Schlachten gegen die Muslime ertrinkt Friedrich Barbarossa 1190 im Fluss Salef in Anatolien. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Teils wird berichtet, er habe sich durch ein Bad abkühlen wollen, doch angesichts der Sommerhitze und seines vorangeschrittenen Alters im eiskalten Gebirgswasser einen Herzschlag erlitten. Andere Quellen überliefern, Barbarossa wurde bei der Flussüberquerung von seinem scheuenden Pferd abgeworfen und durch das Gewicht seiner Rüstung unter Wasser gezogen. Beide Versionen sind durchaus vorstellbar. Sein Sohn, Friedrich V. von Schwaben, zieht mit einer kleinen Schar weiter, um Friedrich Barbarossa in Jerusalem zu beerdigen. Der Versuch, den gesamten Leichnam in Essig zu konservieren, schlägt fehl, und so wird der Kaiser stückchenweise beigesetzt. Sein Fleisch in der Peterskirche in Antiochia, seine Knochen in der Kathedrale von Tyros und Herz und Eingeweide in Tarsos. Schon seinen Zeitgenossen galt Friedrich Barbarossa als Idealbild des Kaisers. Er verkörperte für sie Macht und Größe des Reiches. Dieses Bild hat sich durch die Jahrhunderte gehalten. So sehen viele Historiker des 19. Jahrhunderts Barbarossa als größten römisch-deutschen Kaiser des Mittelalters. Bei nüchterner Betrachtung erscheint die Regierungsleistung Friedrichs jedoch weit weniger glanzvoll. War doch seine Regentschaft im Äußeren geprägt vom Kampf gegen die norditalienischen Städterepubliken und den Papst, im Inneren vom Ringen mit widerspenstigen Vasallen. Doch zeigt sich gerade im Verhältnis zu seinem ewigen Widersacher Heinrich dem Löwen auch die Stärke Friedrich Barbarossas. Denn selbst die Anfeindungen und Querschläge seines machthungrigen und arroganten Vetters waren nicht in der Lage, ihn zu Fall zu bringen.